Abschnitt 16 aus Armadale, sechster Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sechstes Kapitel, Teil 3. Eine Uhr der geräuschlosesten Art, unfähig, reizbare Nerven zu affizieren, hing auf dem ersten Treppenabsatz an der Wand. Im Augenblicke, wo die Weiser auf 5:45 zeigten, wurde das Schweigen des öden, oberen Stockwerks durch das Rauschen von Miss Gwilds Kleide unterbrochen. Sie bewegte sich längs des Korridors der ersten Etage, blieb bei dem vor Nummer 4 in der Wand angebrachten Apparat stehen, horchte eine Minute und schloss dann den Deckel auf. Der offene Deckel warf einen Schatten auf das Innere des Behältnisses. Was sie zuerst sah, war nichts anderes, als was sie schon gesehen hatte. Der Krug, die Röhre und der im Korkstöpsel eingefügte Trichter. Sie entfernte den letztern und bemerkte auf dem dicht daneben befindlichen Fensterstocke einen Stab, an dessen Spitze zum Anzünden des Gases ein Stückchen Wachsstock befestigt war. Diesen Stock nahm sie und ihn durch die vorher von dem Trichter geschlossene Öffnung in den Krug einführend, bewegte sie ihn in diesem auf und nieder. Ein schwaches Plätschern und der kratzende Ton an harten Körpern, die sie umrührte, drangen an ihr Ohr. Sie zog den Stab wieder heraus und berührte das daran haftende Nass vorsichtig mit der Zunge. Diesmal war die Vorsicht unnötig gewesen, die Flüssigkeit war Wasser. Den Trichter wieder an seinem Platz befestigend, gewahrte sie in dem schwach beleuchteten Raume neben dem Kruge einen matt schimmernden Gegenstand. Sie hob ihn heraus und brachte ein Flakon von Rubinglas zum Vorschein. Die Flüssigkeit, mit der es gefüllt war, ließ sich durch das durchscheinende, hellere Kristallglas erkennen. An der einen Seite der Flasche zeigten sich 6 dünne Papierstreifen angeheftet, welche den Inhalt in 6 gleiche Teile teilten. Jetzt war es keinem Zweifel mehr unterworfen, dass der Apparat insgeheim für sie hergerichtet worden war, der Apparat, zu dem sie außer dem Doktor einzig und allein den Schlüssel besaß. Sie stellte das Flakon wieder hin und verschloss den Kasten. Ein paar Sekunden blieb sie, den Schlüssel in der Hand noch stehen, und sah sich die Vorrichtung an. Mit einem Male kehrte die Farbe auf ihre Wangen und mit ihr ihre natürliche Lebhaftigkeit zurück. Atemlos eilte sie auf ihr Zimmer im 2. Stocke. Mit raschen Händen riss sie den Mantel aus dem Kleiderschranke und nahm den Hut aus der Schachtel. »Ich bin nicht im Gefängnis«, brach sie heftig aus, »noch habe ich den Gebrauch meiner Glieder. Sobald ich erst wieder aus diesem Hause bin, kann ich gehen, wohin ich will.« Den Mantel um die Schultern, den Hut in der Hand, schritt sie nach der Tür. Noch einen Augenblick und sie wäre draußen auf dem Korridor gewesen. In diesem Moment trat ihr der Gedanke an ihren Gatten wieder vor die Seele, an ihn, den sie ins Gesicht hinein verleugnet hatte. Sofort hemmte sie ihren Lauf und schleuderte Mantel und Hut auf ihr Bett. »Nein«, sagte sie, »der Abgrund zwischen uns ist gegraben, das Schlimmste schon vollbracht.« Da klopfte es an der Tür. Höflich mahnte sie draußen die Stimme des Doktors, dass es 6 Uhr sei. Sie öffnete die Tür und hielt ihn auf. »Um welche Zeit trifft heute der Zug ein?« fragte sie flüsternd. »Um 10 Uhr«, antwortete der Doktor so unbefangen und laut, dass alle Welt ihn hätte hören können. »Was für ein Zimmer soll Mr. Armadale eingeräumt werden, wenn er kommt?« »Welches Zimmer möchten Sie für ihn haben?« »Nummer 4.« Bis zuletzt warnte der Doktor den Schein. »Sei es denn Nummer 4, sagte er verbindlich, »vorausgesetzt natürlich, dass Nummer 4 zurzeit unbesetzt ist.« Der Abend verstrich und die Nacht brach herein. Einige Minuten vor 10 war Bashwood wieder auf seinem Posten, um abermals den kommenden Zug abzuwarten. Der diensttuende Inspektor, der ihn von Angesicht kannte und sich nachgerade überzeugt hatte, dass Bashwoods regelmäßige Anwesenheit auf dem Bahnhofe keine Spekulationen auf die Koffer und Geldbeutel der Reisenden involviere, nahm heute Nacht zweierlei wahr. Erstens sah Bashwood, anstatt seine gewöhnliche Heiterkeit zu zeigen, sorgenvoll und niedergeschlagen aus, und sodann wurde derselbe, während er auf den Zug lauerte, seinerseits von einem schmächtigen, brünetten Mann mittlerer Größe belauscht, der den Abend vorher sein Gepäck, das mit dem Namen Midwinter etikettiert war, im Zollhause zurückgelassen und vor einer Stunde sich eingefunden hatte, um es abzuholen. Was hatte Midwinter nach dem Bahnhofe geführt und warum wartete auch er auf den Zug? Nachdem er in vergangener Nacht seine einsame Wanderung bis Hendon ausgedehnt, hatte er im Dorfwirtshause Unterkunft gesucht und war aus reiner Erschöpfung erst in jenen späteren Morgenstunden eingeschlafen, die seine Frau wohlweislich zu benutzen verstanden hatte. Als er nachher wieder in der Wohnung derselben erschien, konnte ihm die Hauswirtin bloß mitteilen, dass ihre Mieterin bereits vor länger als 2 Stunden alles abgemacht und sich, wohin, das konnte sie nicht sagen, alsbald wieder entfernt habe. Nach einigen weiteren Erkundigungen musste sich Midwinter leider überzeugen, dass er vor der Hand die Spur seines Weibes als verloren zu betrachten habe. Düster verließ er das Haus und setzte mechanisch seinen Weg nach den lebhafteren und zentraleren Teilen der Hauptstadt fort. Jetzt, wo sich ihm der Charakter seiner Frau enthüllt hatte, noch unter der ihm gegebenen Adresse ihrer Mutter nachzufragen, wäre ein vollkommen fruchtloses Beginnen gewesen. Entschlossen, sie trotz alledem aufzuspüren, durchwanderte er die Straßen, aber die Mittel dazu wollten sich nicht finden lassen, bis das Gefühl seiner Erschöpfung sich von neuem geltend machte. In das erste beste Hotel eintretend, an dem er vorüberkam, erinnerte ihn ein zufälliger Streit des Kellners mit einem Gaste wegen eines abhandengekommenen Koffers an sein eigenes Gepäck, das er auf dem Bahnhofe gelassen, und sofort dachte er auch an die seltsamen Umstände, unter denen er Bashwood auf dem Perron getroffen hatte. Im nächsten Augenblicke leuchtete es ihm ein, wie vergeblich sein Suchen in den Straßen sei. Noch ein paar Sekunden und er beschloss zu probieren, ob er den Verwalter nicht zufällig wieder auf dem Bahnhofe finden könne, wo der Mann augenscheinlich auf die Ankunft jemandes lauerte, den er schon mit dem gestrigen Tage erwartet hatte. Von der Nachricht von Allans Wellentode nichts wissend, bei der gestrigen furchtbaren Unterredung mit seiner Frau unbekannt geblieben, mit der Absicht, die sie mit ihrer Witwentracht verfolgte, hatte Midwinter seinen ersten vagen Verdacht ihrer Untreue jetzt zu der unwandelbaren Überzeugung entwickelt, dass sie ihn betrog. Nur eine Auslegung aber vermochte er ihrem unerhörten Benehmen gegen ihn zu geben, nur einen Grund sah er dafür, dass sie den Namen angenommen, unter dem er sie geheiratet hatte. Aus ihrem Verhalten musste er unvermeidlich folgern, dass sie in eine gemeine Intrige verwickelt sei und dass sie schlau und gemein sich die Stellung zu sichern gewusst habe, in der, das wusste sie, wie in keiner anderen es ihm widerstrebte, seinen Anspruch auf sie zu erheben. Mit dieser Überzeugung lauerte er jetzt auf Bashwood im festen Glauben, dass dem feilen Diener ihrer Laster das Versteck seiner Frau bekannt sein müsse, und in dem unbestimmten Argwohn, der unbekannte Mann, welcher ihn gekränkt hatte, und der unbekannte Reisende, auf dessen Ankunft Bashwood harrte, möchten eine und dieselbe Person sein. Der Zug kam spät heute Abend, und als er endlich in den Bahnhof einfuhr, war das Wagengedränge ärger denn je. Midwinter sah sich in die allgemeine Verwirrung auf dem Perron verwickelt, und in der Anstrengung, sich aus ihr herauszuwinden, verlor er Bashwood zum ersten Male aus dem Gesichte. Ein paar Minuten waren verflossen, ehe er den Verwalter wieder ausfindig machen konnte, wie derselbe sich eifrig mit einem Mann in einem zottigen Rocke unterhielt, der ihm den Rücken zukehrte. Alle Vorsicht und Zurückhaltung vergessen, die er vor Ankunft des Zuges sich selbst aufgelegt hatte, ging Midwinter sofort auf sie zu. Bashwood sah das drohende Gesicht des Nahenden und trat schweigend zurück. Der Mann im zottigen Rocke wandte sich um. Er sah dahin, wohin der Verwalter seine Blicke richtete, und in vollem Lichte der Gaslaternen entdeckte Midwinter Allens Gesicht. Für den Augenblick standen beide sprachlos da und sahen sich einander an. Allen war der Erste, der sich von seinem Erstaunen erholte. »Gott sei Dank«, sprach er warm, »ich frage nicht, wie du hierher kommst. Es ist mir genug, dass du gekommen bist. Ich habe schon jammervolle Nachrichten erhalten, nur du kannst mich trösten und mir's tragen helfen.« Bei den letzten Worten versagte ihm die Stimme, er musste schweigen. Der Ton, in dem er gesprochen, rüttelte Midwinter so weit auf, dass das alte Interesse für den Freund, welches einst das höchste aller seiner Interessen gewesen, wieder in ihm erwachte. Zum ersten Male, seit dieser ihn befallen, beherrschte er seinen eigenen Kummer und fragte Allen sanft beiseite ziehend, was geschehen sei. Allen erzählte ihm von dem falschen Gerüchte seines Todes, das sich verbreitet habe und bis zu Miss Milroys Ohren gedrungen sei, und wie in beklagenswerter Folge dieses Schlags die Majorstochter in der Nachbarschaft von London habe in ärztliche Behandlung gegeben werden müssen. Ehe er seinerseits das Wort nahm, sah sich Midwinter misstrauisch um. Bashwood war ihnen gefolgt und lauschte, was sie nun sprechen würden. »Hat er hier auf deine Ankunft gewartet, um dir's von Miss Milroy zu erzählen?« fragte Midwinter und blickte von Bashwood zu Allen. »Ja«, antwortete Allen, »Abend für Abend ist er so gut gewesen, hier zu warten, um mich zu treffen und mir die Nachricht schonend beizubringen.« Midwinter schwieg. Umsonst suchte er den Schluss, welchen er aus seines Weibes Verhalten gezogen, mit der Entdeckung zu vereinbaren, dass Allen der Mann war, auf dessen Ankunft Bashwood gewartet hatte. Die einzige Aussicht, die sich jetzt ihm darbot, dem Geheimnis näher auf die Spur zu kommen, war, den Verwalter in dem einzigen Punkte zu attackieren, wo sich derselbe dem Angriffe bloßgestellt hatte. Gestern Abend hatte Bashwood unbedingt geleugnet, etwas von Allens derzeitigem Tun und Treiben zu wissen oder an dessen Rückkehr nach England ein persönliches Interesse zu haben. Hatte er somit Bashwood auf einer Lüge ertappt, so argwöhnte er auf der Stelle, dass jener jetzt auch Allen belüge. Unverzüglich ergriff er also die Gelegenheit, die hinsichtlich Miss Milroys gemachte Angabe näher zu prüfen. »Wie sind Sie zu dieser traurigen Kunde gekommen?« forschte er, sich plötzlich an Bashwood wendend. »Natürlich durch den Major«, erwiderte Allen, bevor der Verwalter antworten konnte. »Wer ist der Arzt, der Miss Milroy behandelt?« fuhr Midwinter fort, an Bashwood das Wort zu richten. Wiederum gab der Verwalter keine Antwort, wiederum antwortete Allen für ihn. »Es ist ein Mann mit fremdem Namen«, sagte Allen. »Er hat ein Sanatorium bei Hampstead. Wie sagten Sie, dass der Ort heiße, Mr. Bashwood?« »Fairweather Vale«, Sir, entgegnete der Verwalter, notgedrungen, doch ersichtlich unwillig seinem Herrn Rede stehend. Bei der Adresse des Sanatoriums fiel Midwinter unverzüglich ein, dass er gestern Abend seine Frau in einer von den Fairweather-Villen aufgespürt hatte. Jetzt dämmerte ihm durch das Dunkel ein schwaches Licht auf. Der Instinkt, der mit der Not kommt, ehe noch der langsamere Prozess des Denkens sich vollziehen kann, führte ihn mit einem Schlage zu dem Schlusse, dass Bashwood, der gestern sicher unter dem Einflusse seiner, Midwinters Frau, gehandelt hatte, auch jetzt wieder das Werkzeug derselben sein dürfte. Mit der sich immer mehr in ihm befestigenden Überzeugung, dass Bashwoods Angabe eine Lüge und seine Frau dabei beteiligt sei, beharrte er darauf, dieser Angabe näher auf den Grund zu kommen. »Ist der Major in Norfolk?« fragte er, »oder ist er bei seiner Tochter in London?« »In Norfolk«, sagte Bashwood, mehr Allens forschendem Blicke als Midwinters Frage antwortend. Dann sah er dem Letztern zum ersten Male ins Gesicht und setzte hastig hinzu, »Ich protestiere gegen ein Kreuzverhör, Sir. Ich weiß, was ich Mr. Armadale gesagt habe, mehr aber nicht.« Die Worte und der Ton, in dem sie gesprochen wurden, waren gleich verschieden von Bashwoods gewöhnlicher Sprache und gewöhnlichem Tone. In seinem Gesichte lag eine düstere Niedergeschlagenheit, in seinen Augen, als sie Midwinter ansahen, ein heimliches Misstrauen und Missvergnügen, wie es dieser noch nie an ihm bemerkt hatte. Ehe er auf die seltsame Rede Bashwoods antworten konnte, fiel Ellen ein. »Halte mich nicht für ungeduldig«, sagte er, »aber es wird spät und es ist ein weiter Weg nach Hampstead. Ich fürchte, das Sanatorium wird sonst schon geschlossen sein.« Midwinter erschrak. »Du willst doch nicht heute Abend noch das Sanatorium aufsuchen?« rief er aus. Ellen nahm die Hand seines Freundes und drückte sie derb. »Hättest du sie so lieb wie ich«, flüsterte er, »dann würdest du nicht ruhen, könntest nichts schlafen, bis du den Doktor gesehen und das Gute oder Schlimme gehört hättest, was er dir mitzuteilen hat. Armes, liebes Herz, wer weiß, wenn sie mich am Leben und gesund sieht.« Die Tränen traten ihm in die Augen und schweigend wandte er den Kopf ab. Midwinter sah den Verwalter an. »Bleiben Sie zurück«, herrschte er, »ich habe mit Mr. Armadale zu sprechen.« Bashwood zog sich aus Hör, doch nicht aus Gesichtsweite zurück, und Midwinter legte liebevoll seine Hand dem Freunde auf die Schulter. »Ellen«, begann er, »ich habe Gründe«, er hielt inne. Konnte er die Gründe angeben, bevor er sie selbst bestätigt gefunden hatte, dazu in der gegenwärtigen Stunde und unter diesen Umständen? »Unmöglich.« »Ich habe Gründe«, fing er wieder an, »dir zu raten, nicht zu bereitwillig zu glauben, was Mr. Bashwood sagt. Sage ihm das nicht, aber betrachte es als Warnung.« Verwundert sah Ellen seinen Freund an. »Du bist's gewesen, der Mr. Bashwood immer gern hatte«, rief er aus. »Du hast ihm getraut, als er zuerst ins Herrenhaus kam.« »Vielleicht habe ich damit nicht recht getan, Ellen, und vielleicht hast du recht gehabt. Willst du nicht wenigstens warten, bis wir an Major Milroy telegrafieren und seine Antwort erhalten können? Willst du nicht mindestens die Nacht vergehen lassen?« »Ich werde wahnsinnig werden, wenn ich die Nacht über warte«, sagte Ellen. »Du hast mich noch ängstlicher gemacht, als ich schon war. Wenn ich mit Bashwood nicht darüber reden soll, so muss und will ich nach dem Sanatorium gehen und vom Doktor selbst in Erfahrung bringen, ob sie dort ist oder nicht.« Midwinter sah, dass er umsonst sprach. In Ellens Interesse blieb ihm jetzt bloß ein Weg übrig. »Willst du mich mit dir gehen lassen?«, fragte er. Ellens Gesicht leuchtete auf. »Du lieber guter Mensch«, rief er aus, »gerade darum wollte ich dich eben bitten.« Midwinter winkte dem Verwalter. »Mr. Armadale geht nach dem Sanatorium«, sagte er, »und ich denke, ihn zu begleiten. Holen Sie eine Droschke und kommen Sie mit uns.« Dem Verwalter, dem streng eingeprägt war, wenn Ellen käme, ihn nicht aus den Augen zu verlieren, und der in seinem eigenen Interesse Midwinters unerwartetes Erscheinen erklären musste, blieb keine Wahl übrig, als zu gehorchen. In mürrischer Unterwerfung tat er denn, was ihm befohlen war. Die Schlüssel zu Ellens Gepäck wurden dem fremden Kurier übergeben, den er mitgebracht hatte, und dem Manne geboten, im Eisenbahnhotel die weiteren Befehle seines Herrn abzuwarten, und so fuhren Midwinter und Ellen Bashwood auf dem Bocke neben dem Kutscher aus dem Bahnhofe. Ende von Abschnitt 16, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 28. November 2023.